Nach ausführlicher Schilderung der Zustände wendet der verfolgte Tribun sich an den berühmten Heimkehrer. Drouet, was musstest du nach deiner Rückkehr zu uns empfinden? Welchen Vergleich musstest du nicht anstellen zwischen dem, was wir waren, als du uns verlassen hast, und dem, was wir sind? Du musst aus allen Wolken gefallen sein. Drouet selber an einen Freund. Was mich anlangt, steht mir der Verstand still seit dem Ende meiner Gefangenschaft. Ich begnüge mich, große Augen zu machen und sprachlos zu bleiben. Die großen Männer der Revolution, wo sind sie? Wo sind die heilsamen demokratischen Gesetze, die volksnahen Sitten und Umgangsformen, der Enthusiasmus, die republikanische Moral, die allgemeine Energie? Ein neues Feudalwesen auf altväterlicher Art, standesgemäße Höflichkeitsformen, uralte, wieder aufgewärmte Vorurteile, Prunksucht, Dünkel der Reichen und Missachtung der Armen, Despotismus und Egoismus der Regierenden, Ausplünderung der produktiven Klassen, Gefühllosigkeit gegenüber der großen Masse der Bürger. Für Drouet ist die Misere des Volkes, von der Babeuf redet, kein leeres Wort und die Abschaffung der Volksgesellschaften durch die neue Verfassung nicht bloß ein Schönheitsfehler. Er nimmt Kontakt auf zu Babeuf und bald werden die Beziehungen zwischen beiden enger. Gracchus Babeuf, das Leben eines Revolutionärs. Auch ein Schicksal. Besser gesagt, vom Schicksal verfolgt. Armer Leutekind, 1760 geboren in Saint-Quentin, getauft auf den Namen François Noël. Die neue Héloïse von Rousseau erscheint. Arras, wo der zweijährige Robespierre lebt, ist gar nicht weit. Die Picardie, ein Land der Bauernaufstände. Der große Bauernkrieg der Jacques ging von der Picardie aus. Ein fruchtbares und reiches Land, wo die Bauern in niedrigen und dunklen strohgedeckten Hütten hausen, die noch nicht einmal Kamine haben. Babeuf erlernt das Handwerk des Feldmessers, wird Sachverständiger für Feudalrechte. Dabei muss er viel über die Dörfer reisen und kommt mit dem Land und den Leuten in nähere Berührung. Aber im Staub der lehnsherrschaftlichen Archive, sagt er, entdeckte ich die Geheimnisse der widerrechtlichen Besitzaneignungen der Adelsklasse. Mit 21 hat Babeuf schon einen Namen als Sachwalter in Lehensfragen, hat eine gut bezahlte Stellung, gründet eine Familie und macht sich 2 Jahre später selbstständig. Bei wachsendem Wohlstand übt er eine geachtete Tätigkeit aus, unterhält eine Korrespondenz mit der Akademie in Arras und beschäftigt 1788 8 Angestellte. Babeuf ist Autodidakt und liest alles, was ihm irgend erreichbar ist. Speziell interessieren ihn, schon von Berufswegen, Fragen der Landverteilung und des Eigentums an Grund und Boden. Angesichts der praktischen Erfahrungen des Lehenswesens in der Picardie stellt er 86 im Frühjahr Überlegungen zu kollektiv bewirtschafteten Pachthöfen an. Im Spätjahr macht er Bekanntschaft mit einer ganz und gar utopischen kleinen Schrift, betitelt Der Vorläufer der Änderung der gesamten Welt. Utopie heißt für Babeuf nicht fantastisches Hirngespinst, sondern Modell zum Durchdenken. So macht er Anfang 87 der Akademie in Arras einen thematischen Vorschlag für die alljährliche Preisfrage. Welches wäre wohl der Zustand eines Volkes, dessen soziale Einrichtungen so beschaffen wären, dass zwischen allen Menschen ohne Unterschied die vollkommenste Gleichheit herrschte? Dass der Boden dort niemand allein, sondern allen gehörte? Dass schließlich allen alles gemeinsam wäre, sogar die Erzeugnisse jeder Art gewerblichen Fleißes? Babeuf denkt die Sache erst einmal auf der Ebene seiner praktischen Tätigkeit durch und entwickelt das Projekt eines immerwährenden Katasters als Grundlage und Garantie der Gleichheit bei der Besteuerung von Landbesitz. Unter dem Ancien Regime war eine allgemeine Erfassung des Besitzes an Grund und Boden in Form des Katasters unbekannt. Babeufs Arbeit über Erstellung und Rolle des immerwährenden Katasters ist sein erster direkter Beitrag zur Revolution, den er 89 der Nationalversammlung vorlegt. Dieses Werk wird zur Einführung der Einheitssteuer beitragen, schreibt er im Vorwort. Aber dieses Werk wäre nur ein Beginn und aus ihm ließe sich viel weitergehender Nutzen ziehen, um die gemeinsame Glückseligkeit der Völker zu erreichen. La félicité commune des peuples. Er schreibt, man muss auf die Grundbesitzer Rücksicht nehmen. Ja, aber soll die Mehrheit um einer Minderheit willen verhungern? Sicherlich nicht. Also, wer immer eines mäßigen Wohlstandes in der Gesellschaft genießend sich nicht damit genügen lässt, sollte als Räuber am Hab und Gut der anderen betrachtet werden. Daraus folgt, wenn alles mit rechten Dingen zuginge, dass jeder, der unter einer allgemeinen Wohlstandsgrenze liege, das Recht haben müsse, seinen Anteil an den Gütern dieser Welt zu fordern. Während Babeuf 87, 88 diese Gedankengänge noch im Kopf hat und noch nicht auf Papier, herrscht angesichts der unsicheren Zukunft der Verhältnisse Hochkonjunktur in seinem Geschäft. Die Besitzer von Grund und Boden sind darauf aus, ihre Rechte beglaubigen zu lassen. Doch so bereitwillig die Herren die Dienste des sachverständigen Landvermessers in Anspruch nehmen, so müßig zeigen sie sich, wenn es ums Zahlen geht. Die Außenstände summieren sich und die Schuldner fechten erst einmal die Forderung an. Herbst 87 ist Babeuf ruiniert. Seine kleine Tochter, die sich im Sommer beim Spielen verbrannt hat, stirbt nach 4 Monaten Kampf mit dem Tod. Babeuf ist 27. Sein Schmerz lässt erst nach, als ihm ein Dreivierteljahr später eine andere Tochter geboren wird. Dann, Januar 89, packt Babeuf die Revolution.